Erster Gott hasst falsche Wagen. Er mag ehrliche Gewichte. Zweiter Stolz bringt Schande. Bescheidene Menschen sind weise. Dritter ehrliche Menschen gehen den richtigen Weg. Böse Menschen zerstören sich selbst. Vierter Reichtum hilft nicht im Gericht. Gutes Handeln rettet vor dem Tod. Fünfter wer gut lebt, hat einen einfachen Weg. Der Böse fällt durch seine Taten. Sechsten gutes Handeln rettet ehrliche Menschen. Gierige Menschen werden gefangen. Siebter wenn ein böser Mensch stirbt, endet seine Hoffnung. Alles ist vorbei. Achter ein guter Mensch wird aus Not gerettet. Der Böse bekommt die Not. Neunter ein böser Mensch schadet anderen mit Worten. Wissen rettet gute Menschen. Zehnter die Stadt freut sich über gute Menschen. Alle jubeln, wenn Böse sterben. Elfter gute Menschen machen eine Stadt stark. Böse Worte machen sie kaputt. Zwölfter ein dummer Mensch lacht über seinen Nachbarn. Ein kluger Mann schweigt. Dreizehnter wer klatscht, verrät Geheimnisse. Ein treuer Mensch behält sie für sich. Vierzehnter ohne Führung fällt ein Volk. Viele Berater bringen Sicherheit. Fünfzehnter wer für Fremde bürgt, bekommt Probleme. Wer das ablehnt, ist sicher. Sechzehnter eine freundliche Frau bekommt Ehre. Starke Männer bekommen Reichtum. Siebzehnter ein gütiger Mann hilft sich selbst. Ein grausamer Mann quält sich selbst. Rasse 18. Der Böse verdient Geld mit Lügen. Wer Gutes tut, bekommt echten Lohn. 19. Wer Gutes tut, wird leben. Wer Böses sucht, wird sterben. 20. Gott hasst Menschen mit falschem Herzen. Er liebt ehrliche Menschen. 21. Der Böse wird sicher bestraft. Die Kinder der Guten werden gerettet. 22. Eine schöne Frau ohne Verstand ist wie ein Goldring an einem Schwein. 23. Gute Menschen wünschen sich Gutes. Böse Menschen müssen mit Zorn rechnen. 24. Einer gibt viel und wird reicher. Ein anderer spart zu viel und wird arm. 25. Wer anderen hilft, bekommt selbst Hilfe. Wer gibt, wird satt. 26. Wer Getreide versteckt, wird verflucht. Wer es verkauft, bekommt Segen. 27. Wer Gutes sucht, findet Gefallen. Wer Böses sucht, findet das Unglück. 28. Wer seinem Geld vertraut, wird fallen. Gute Menschen wachsen wie grüne Blätter. 29. Wer seine Familie stört, bekommt am Ende nichts. Ein Narr muss dem Weisen dienen. 30. Die Taten guter Menschen bringen Leben. Ein weiser Mensch gewinnt Freunde. 31. Gute Menschen bekommen auf Erden Lohn. Böse Menschen werden sicher bestraft.